الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr froh und Allah subhanahu wa ta'ala sehr dankbar, dass er mir erlaubt hat, hier unter euch sein zu dürfen und speziell hier diese Moschee und meine Brüder hier in dieser Moschee, Masjid, wie heißt diese Moschee? Markaz al-Islami fi Kaiserslautern, mashallah. Also letztes Mal, wo ich schon hier war, war meine Freude sehr, sehr groß, vor allem als ich hier diese Shabab gesehen habe, die, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen gemeinsam Thabat geben, die auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala gehen und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen und dem Minhaj des Salaf versuchen zu folgen, war meine Freude sehr, sehr groß. Und ich habe öfters an euch auch gedacht und ich habe auch ab und zu mal Kontakt gehabt zu einigen Brüdern, die hier in der Moschee sind. Und deswegen bin ich jetzt auch nochmal hier hingekommen, um euch zu besuchen, um in erster Linie zu gucken, wie es euch geht, was ihr so macht. Und deswegen, inshallah ta'ala, möchte ich vorneweg erstmal sagen, dass die Shabab hier in dieser Moschee, inshallah ta'ala, sehr, sehr eng zusammenrücken sollen und zusammenhalten sollen. Auf einer Basis und auf einem Fundament. Und diese Basis und dieser Fundament sind oder ist keine materielle Interesse, dass die später sich irgendwie Geld aufteilen oder irgendwas Geschäftliches zusammenbauen, sondern dieser Fundament und diese Basis soll bi'idhnillah ta'ala al-kitab us-sunnah sein. Al-Quran und die authentische Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht nach irgendwelchen Verständnis, sondern nach dem Verständnis des Sahaba radwanullah alaihi. Und wenn wir bi'idhnillah ta'ala alle gemeinsam an diesem Fundament festhalten, dann wird bi'idhnillah ta'ala automatisch der Erfolg kommen. Und dann wird bi'idhnillah ta'ala auch direkt Unterstützung, nicht nur von Menschen, sondern Unterstützung von dem Gott der Menschen subhanah. Von Rabbul Izzah subhanah, von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Wichtigste, liebe Geschwister. Wenn wir an das festhalten, dann kommt der Erfolg. Auch wenn wir vielleicht nur eine kleine Gruppe sind. Die Anzahl ist nicht wichtig. Die Anzahl ist nicht wichtig. Die Zahl ist nicht wichtig, sondern das, was wichtig ist, ist die Qualität. Was haben wir? Was folgen wir? Wir sehen die Menschheit. Milliarden von Menschen. Heißt das was? Nein. Die Mehrheit, wenn Allah subhanahu wa ta'ala auch die Mehrheit erwähnt im Koran, ist immer was? Negativ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Wenn du auf die Mehrheit oder auf die meisten der Erdbewohner hören würdest, was würden die mit dir machen? Sie würden dich in die was? In die Irre führen. Meistens im Koran, die Mehrheit ist immer kritisch. Wird immer kritisiert. Und die wenigen sind immer positiv. Deswegen sagt auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam im Hadith, لا تزال طائفة. In diesen Fitten, in diesen Problemen, in diesen Versuchungen, in dieser Irre, die überall auf der Welt verbreitet ist, sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bleibt aber immer eine Taifa. Taifa ist was im Arabisch? Eine ganz kleine Gruppe. Aber diese ganz kleine Gruppe hat eine Auszeichnung, hat einen Qualitätssiegel von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diese Taifa hat etwas, was sie ausmacht. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifa min ummati, von meiner Umma, von meiner Gemeinschaft. Was ist mit der Rasulullah? Zahirina ala al-haq. ظاهرين, nicht versteckt. Obwohl sie nur eine kleine Minderheit sind. Aber trotzdem, sie sind ظاهرين. Sie sind bekannt und offen. على الحق, mit ihrer Wahrheit. لا يضرهم من خالفهم ولا من خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Sie interessiert nicht diejenigen, die gegen sie sind, oder diejenigen, die sie verfeinden, oder diejenigen, die ihnen in den Rücken fallen und nicht unterstützen. Interessiert sie nicht. Warum interessiert sie das nicht? Weil sie an der Wahrheit halten. حتى يأتي أمر الله, bis Allahs Wort kommt. Bis Allahs Versprechen eintrifft. Und was ist Allahs Versprechen? Allahs Versprechen ist der Sieg für diese kleine Minderheit. Allahs Versprechen ist, dass Gottes Wort am höchsten ist. Das ist Allahs Versprechen. حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Und die sind immer noch, halten immer noch an dieser Wahrheit. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith, إياكم ومحدثات الأمور. Oder vorher sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schon, sagte, فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schon vor wie viele Jahren? 14 Jahrhundert. Vor 1400, knapp 1430 Jahren, circa. Sagt das Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was sagt er? Wer von euch mich überlebt, der wird was sehen? اختلافا كثيرا. Der wird sehr, sehr viel Meinungsverschiedenheiten und sehr, sehr viele Verführungen und Fittern sehen. So viel. Jeder behauptet, dass er das Richtige hat. Jeder behauptet, er hat die Rettung. Er hat den Rettungsring. Jeder behauptet das. Aber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat dir die Lösung gegeben. Und das ist das, worum es geht. Ich kann den Rettungsring schmeißen, aber da ist ein Loch drin. Und der wird dich dann nicht retten. Im Anschein ist das ein Rettungsring. Ich kann dir meine Hand geben, aber ich kann selber nicht schwimmen. Viele behaupten heutzutage, sie haben die Rettung. Und sie haben die Lösung. Aber die einzige Lösung, die uns wirklich rettet, und die einzige Lösung, die uns wirklich was bringt, ist die Lösung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte dann direkt, als Lösung für das Problem, was du eventuell erleben wirst, wenn du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam überlebst, sagte er, فَعَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ مِنْ بَعْدِي. Haltet an meiner Sunna fest und an der Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Haltet an das, was ich sage, an das, was ich euch vorgelebt habe und an das, was die Sahaba radhiyallahu anhum gemacht haben. Was die Khulafa al-Rashidin, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali gemacht haben. Daran festhalten. Das ist eure Rettung. Das ist eure Lösung. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-Khulafa al-Rashidin. Abdu alayha bin nawajid. Guck mal, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt. Abdu alayha. Beißt da drauf mit den Zähnen, mit den hinteren Backenzähnen. Da drauf beißen. Das heißt, yani, haltet stark daran fest und lasst nicht los. Alaykum salam. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, hier im Arabischen, Abdu alayha. Yani, hat das alles, diese, vorher hat er gesagt, Sunnati, meine Sunna und die Sunna der Khulafa al-Rashidin. Aber jetzt, wo er sagt, haltet daran fest, hat er alles zusammengetan. Alles zu eins gemacht. Warum? Weil die Sunna der Khulafa al-Rashidin ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also, beißt da drauf fest. Abdu alayha bin nawajid. Wenn wir das machen, dann sind wir bi'idhnillah gerettet. Dann haben wir bi'idhnillah ta'ala auch keine Probleme. Was heißt keine Probleme? Hier im Diesseits haben wir vielleicht Probleme. Weil uns die anderen schlecht reden, weil uns die anderen Steine im Weg legen, weil uns die anderen Probleme bereiten werden. Hat ist sogar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passiert. Ha? Dem Liebling von Allah subhanahu wa ta'ala. Den Allah subhanahu wa ta'ala am meisten geliebt hat. Und selbst dem ist das passiert. Probleme und Prüfungen sind der Beweis dafür, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Wenn das nicht der Fall ist, wenn dir Blumen überreicht werden, wenn dir der rote Teppich hingelegt wird, dann hinterfrag deinen Iman. Dann hinterfrag deinen Weg. Weil das ist nicht der Weg der Propheten. Die Propheten, alaihimussalatu wassalam, wurden geschlagen, wurden bekämpft, wurden vertrieben, wurden in Gewahrsam genommen. Das ist der Weg der Propheten. Das ist der Weg, das muss sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann hinterfrag deine Religion. Hinterfrag deinen Weg. Hinterfrag dein Verständnis für diese Religion. Deswegen meine Nasiha, in erster Linie an mich und an meine lieben Geschwister, haltet zusammen. وَعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Haltet zusammen an dem Seil Allahs. Nicht an irgendeinem Seil, sondern nur an dem Seil Allahs. Nur an dem Seil Allahs. Nur an der Religion von Allah subhanahu wa ta'ala, aber nach dem Verständnis, dem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seinen Sahaba weitergegeben hat. Die Brüder haben mich gebeten, allgemein ein Thema über Ramadan zu sprechen. Deswegen, bi'idhnillah ta'ala, werden wir jetzt inshallah kurz über Ramadan und den Zusammenhang von Ramadan mit Ihsan sprechen. Wir befinden uns in diesem ehrenhaften Monat, Ramadan. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ermöglicht und erlaubt, diesen Monat zu erleben. Und dafür danken wir Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Monat, liebe Geschwister, ist ein sehr, sehr ehrenvoller Monat. Und jetzt sind schon knapp 14 Tage vorbei von diesem Monat. Und deswegen muss man jetzt in diesem Monat nochmal seine Kraft erfrischen und sich vielleicht neu motivieren. Weil die meisten, die jetzt vielleicht am Anfang gearbeitet haben und vieles gemacht haben, werden jetzt vielleicht wieder ein bisschen müde und faul. Deswegen müssen die Muslime und die Gläubigen ihren Iman jetzt wieder erfrischen. Und neue Motivation tanken, damit sie wieder, inshallah ta'ala, mit neuer Kraft in den letzten Tagen hineingehen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der sahih ist, von Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, überliefert wird bei Imam Muslim und von Abu Huraira in Sahihain und von anderen, ungefähr 10 anderen Gefährten wird dieser Hadith überliefert, sehr bekannt bei den Muslimen. Der Hadith, wo die Sahaba, wo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu erzählt, sagte Umar ibn Khattab, während wir eines Tages bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saßen, so wie wir jetzt sitzen. Die Sahaba sitzen bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ. Ein Mann kommt rein, seine Kleider sind weiß. Sehr stark weiß. Und seine Haare, seine Haarfarbe ist stark schwarz. وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ. Und an ihm sieht man nicht, dass er von einer Reise kommt. Yani er sieht nicht kaputt aus oder so, yani von der Reise. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٍ. Und von uns kennt ihn keiner. Und er kommt rein. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Kommt rein, bis er sich neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hinsetzt. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. Dann machte er seine Knie zu den Knien von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und legte seine Hand auf die Oberschenkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, ja Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sag mir, was ist Islam? Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, Islam, tashhad an la ilaha illallah, tuqima as-salah, tu'tiya as-zakah, تصوم رمضان وتحج البيت. Sagte er, Mohammed, was ist Islam? Dann hat der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, Islam ist Glaubensbekenntnis, das Gebet, Ramadan, Zakah und die Pilgerfahrt. Dann sagte er zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sadaqt. Du hast die Wahrheit gesprochen. Dann sagt Umar, und dann verwunderten wir uns, wie er fragt ihn und er sagt dann auch noch, hast du richtig gesagt? Das ist ja nicht normal, dass wenn du fragst, dass du dann derjenige, der die geantwortet hat, noch bestätigst. Du fragst ja, weil du nicht weißt. Aber er sagte Sadaqt. Dann sagte Omar, wir haben uns gewundert. Wie? Er fragt und sagt noch, bestätigt noch am Ende und sagt, das ist richtig. Dann sagte er zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was ist al-Iman? Dann sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Iman, tu'mina billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. Glaube ist was? An Allah subhanahu wa ta'ala, an den Engel, an Malaika, an den Bücher von Allah subhanahu wa ta'ala, und Malaikatihi, وكتبه ورسله, an die Propheten, وباليوم الآخر, am jüngsten Tag, und an dem Schicksal, das Gute und Schlechte. Nochmal Sadaqt. Dann sagt er zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal Ihsan. Was ist al-Ihsan? Was ist al-Ihsan? Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allahu akbar. Er fragte, ja Rasulullah, was ist al-Ihsan? Al-Ihsan. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Ihsan ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala anbetest, als ob du ihn anschaust. Als ob du ihn siehst. Und wenn du diese Vorstellung nicht hast, dann stell dir vor, dass Allah dich sieht. Von diesem Hadith, liebe Geschwister, lernen wir, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam die Religion in drei Stufen aufgeteilt hat. In drei Stufen. Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Stellt euch das vor, wie ein großer Kreis. In diesem großen Kreis ist ein anderer Kreis und in diesem Kreis ist noch ein Kreis. Die höchste Stufe ist Al-Ihsan. Wer Al-Ihsan hat, hat automatisch Al-Iman. Und automatisch Al-Islam. Höchste Stufe. Wer Muhsin ist, der ist automatisch Mu'min und Muslim. Wer aber diese Stufe nicht erreicht hat und Al-Ihsan nicht hat, der kann dann noch Iman haben. Und wer Mu'min ist, der ist Muslim. Und wenn der nicht Mu'min ist, dann ist er Muslim. Und wenn der nicht Muslim ist, dann ist er raus aus dem Islam. Hat er nichts. Dann ist er gar nichts. Dann hat er keine Grenzen. Dann kann er machen, was er will. Weil, warum? Was haltet dich davor, zu töten? Dein Glaube. Was haltet dich davor, zu klauen? Dein Glaube. Was haltet dich davor, Zina zu machen? Dein Glaube. Was bringt dich zum Beten? Dein Glaube. Und wer das alles nicht hat, der ist sozusagen frei. In dem Sinne von den Leuten heute. Ja, weil der hat keine Grenzen. Zurück zum Hadith. Wir haben gesagt, ein Muhsin kann ein Mu'min sein und ein Muslim. Ein Mu'min kann ein Muslim sein. Aber ein Muslim muss kein Mu'min sein. Und ein Muslim muss kein Muhsin sein. Weil das ist, wie ich schon gesagt habe, diese Stufen. Diese Level. Al-Muhsinin gibt sehr, sehr, sehr wenige. Al-Mu'minin gibt sehr wenige. Und Al-Muslimin gibt es genug. Unser Zusammenhang mit dieser Ibadah, die wir gerade ausüben, Ramadan, ist der Zusammenhang mit Al-Ihsan. Wo ist der Zusammenhang dieser عبادة مثل إحسان. Keine Anbetung hat einen direkten Zusammenhang mit Ihsan. Außer wenn man diese Stufe erreicht. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, als ob du ihn siehst oder als ob er dich sieht. Nicht das Gebet, nicht Al-Hajj, nicht Zakah, gar keine Anbetung. Außer Siyam. Warum? Weil in dieser hohen, bei Allah subhanahu wa ta'ala hohen Anbetung, ist Al-Ihsan automatisch mit drin. Wenn man sie richtig ausübt. Weil diese, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith sagt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kullu amal ibn Adam lah. Jede Anbetung ist für Bani Adam. Ist für Bani Adam, ist für den Sohn Adams. Illa Saum. Illa Saum, nur Saum. Nur das Fasten. Fa'innahu li wa ana ajzibih. Der ist für mich, alleine. Wa ana ajzibih. Und ich werde dafür die Belohnung geben. Die Gelehrten sagen, das heißt, dass die Belohnung für das Fasten unbegrenzt ist. Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie viel Belohnung er dafür gibt. Wir sehen zum Beispiel bei vielen anderen Anbetungen, ist dieser Geben und Nehmen, Handel. Du betest, hast 27 Hasana. Du machst eine Hasana, falaka mithluha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Und Allah subhanahu wa ta'ala vervielfacht. Bis zu was? 700-fache. Aber bei Siyam gibt es keine Grenze. Weil diese Anbetung ist wirklich eine Anbetung nur zwischen dir und Allah. Kann mir jetzt hier jemand beweisen, dass ich am Fasten bin? Kann keiner beweisen. Keiner kann beweisen, dass die Person oder die Person am Fasten ist. Nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. Deswegen hat diese Anbetung und diese Ibadah einen hohen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Siyam hat Zusammenhang mit Ihsan, dass du nur Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hast, nicht zu essen. Du kannst dich verstecken und essen. Du kannst dich verstecken und trinken. Hä? Aber du machst das aus Angst von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du denkst und dir vorstellst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich sieht. Und das ist Ihsan. Hä? Deswegen isst du nicht. Und deswegen trinkst du nicht. Und in dieser Anbetung übst du auch oder betest du Allah subhanahu wa ta'ala auch mit seinem Namen Ar-Raqib. Ar-Raqib. Der dich beobachtet, sinngemäß übersetzt. Hast du das im Sinn und im Gedanke, dass du nicht isst und nicht trinkst und keinen Beischlaf hast, weil sonst Allah subhanahu wa ta'ala dich sieht. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich gesehen hat oder dich dabei sieht, dann hast du verloren. Egal, ob dich die Menschen nicht gesehen haben. Das ist der Zusammenhang von Ihsan mit dieser hohen, bei Allah subhanahu wa ta'ala hohen Anbetung. Und deswegen hat diese Anbetung bei Allah subhanahu wa ta'ala auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Weil diese Anbetung nur zwischen dem Diener und Allah subhanahu wa ta'ala ist. Diese Anbetung, liebe Geschwister, sollten wir bi'idhnillah ta'ala auch so führen, mit Dankbarkeit und Geduld. Und allgemein, die Anbetungen müssen eine Basis haben, die die Gelehrten auch sehr, sehr oft ansprechen. Und diese Anbetung und diese Grundlage ist wirklich sehr, sehr wichtig bei Anbetung, allgemein. Und mag sein, dass es sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch anhört, aber ein sehr, sehr wichtiger Fundament bei Ibadat und bei Anbetung in unserer Religion ist Liebe. Liebe zu was? Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Die Gelehrten, liebe Geschwister, sagen, dass die Liebe der größte Schub für Anbetung ist. Und das sehen wir auch in unserem Leben, im Diesseits. Du siehst, subhanallah, so viele Menschen nehmen sich Menschen als Idole. Menschen als Idole. Fußballer, Schauspieler, Sänger. Und dann siehst du die Menschen, sie machen sie nach. Warum? Weil die diese eine Liebe empfinden für diese Menschen. Hä? Weil sie eine gewisse Bindung zu diesen Menschen haben. Dann siehst du die Leute, die ziehen sich genauso an. Die machen Frisuren, so wie Menschen. Hä? Ziehen sich, ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, damals, da gab es so zwei Jungs aus Amerika, Allah alam, die nannten sich Crisscross oder so. Zwei Jungs, Kinder, waren Allah alam 13, 14 oder Allah alam Kinder. Was haben die gemacht? Die haben die Hosen falsch rum angezogen. Hä? Und dann siehst du die Jungs, nächsten Tag in der Schule, die ziehen auch Hosen falsch rum an. Warum machen sie das? Das ist eine Liebe. Das ist du hast dann, dieser Mensch hat dann einen hohen Stellenwert bei dir und deswegen machst du ihn nach. Tupac, was hat er gemacht? Dieses Tuch nach vorne und hat das hier so gedreht, hat das hier so zugemacht. Du siehst Menschen überall auf der Welt. In Afrika, der nichts zu essen und nichts zu trinken hat, macht aber so. Hä? Diese Sache, Alhamdulillah, warum mache ich dieses Beispiel? Weil das näher zum Nahbringen gut ist. Heutzutage, wenn du den Muslimen sagst, mach ein Bad oder kleide dich so, wie du dich islamisch zu kleiden hast, oder die Schwester soll sich so kleiden, wie sie islamisch sich zu kleiden hat, nein. Und man empfindet Angst. Und nicht, dass sie über mich so oder so sagen. Du darfst die Hand nicht der Frau geben, aber nicht, dass sie dann so denkt von mir. Was soll sie denken? Aber wenn da wirklich richtig Liebe ist für Islam und für Allah subhanahu wa ta'ala und für seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, du wirst den dann nachmachen. Und dir ist dann der Rest egal. Der Rest ist dir egal. Ich kenne zum Beispiel, als ich noch klein war und in die Schule gegangen bin, mein Vater kann kein Deutsch. Und der ist dann zur Schule gegangen und da kam die Lehrerin direkt beim Elternsprechtag. Guten Tag. Mein Vater. Als ob nichts wäre. Haltet seine Hand ganz normal und sagt dir, قل هذا حرام. Yani, wallahi al-azim, was ich bewundernswert finde, ist diese Lockerheit. So als ob nichts wäre. Sagt er, wir haben nichts gegen die, aber das ist verboten in unserer Religion. Gibt es manche Leute, die werden, ich kenne einen Bruder, aber Alhamdulillah, Masha'Allah. Ich war einmal mit ihm beim Arzt. Und da hat auch die Krankenschwester war das, die Hand gegeben. Der Bruder wollte nicht Hand geben, aber der hat sich auch geschämt, das zu erklären. Dann hat er seine Hand in die Hosentasche reingemacht und hat dann gesagt, meine Hand kommt nicht raus. Aber subhanallah, ich sage, wenn diese Liebe vorhanden ist, dann ist dir alles egal. Du kannst behaupten, du liebst den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber diese Liebe ist nicht vollkommen. Ich sage nicht, die ist nicht vorhanden, aber die ist nicht 100% vollkommen. Die ist nicht stark genug. Weil wenn sie stark genug wäre, dann würdest du Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Und es sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Sagt zu ihnen, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Wenn ihr Allah liebt, dann folgt dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was bekommt ihr dann als Gegenleistung? Allah liebt euch. Allah liebt euch. Reicht das nicht? Da kann die ganze Menschheit auf dich sauer sein. Wenn du Allah liebst und Allah dich liebt, hast du gewonnen. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Und Allah vergibt euch eure Sünden. Deswegen sehen wir, zum Beispiel gebe ich nur ein Beispiel von einem Sahabi, der bekannt ist für seine große Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. Abdullah ibn Umar wird überliefert, dass er einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, dass er sein Gewand, die Knöpfe von seinem Gewand waren offen. Eine ganz normale kleine Sache, die keine Pflicht ist. dann hat er seitdem immer auch seine Knöpfe seines Gewands offen gelassen. Weil er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nachmachen wollte. Sein Diener Nafi' erzählt, eines Tages waren sie auf der Reise mit einer Gruppe. Während sie auf der Reise waren, auf einmal Abdullah ibn Umar radiallahu anhu geht von ihnen weg. Geht und versteckt sich in einem, an einem Platz. Und dann die Frage Nafi', ja Nafi', warum? Ist er weggegangen? Will er beten? Sagt er nein. Dieser Platz, wo er hingegangen ist, er hat gesehen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat da, ist er auf Toilette gegangen, deswegen will er da auch auf Toilette gehen. Guck mal, was für eine Sache. Eine Sache, die kein nicht Pflicht ist, gar nichts. Aber diese Liebe zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sie dazu gebracht hat, ihn in jeder Kleinigkeit nachzumachen. In jeder Kleinigkeit. Heutzutage gibt es Sachen, die Pflicht sind. Pflicht sind und man versucht, die Sachen klein zu reden und zu sagen, nee, das muss nicht sein und das muss nicht sein und das muss nicht sein. Und die Leute, die versuchen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nachzumachen, über die wird, man wird, die Leute machen sich über die lustig. Hä? Aber Alhamdulillah, das ist kein Problem, das muss dich bestärken. Sei froh. Wenn sich hier jemand über dich lustig macht, inshallah, Yawm al-Qiyamah gibt es noch. Ja? قُلْ إِن كُنْتُمْ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ يوم القيامة wir haben ein Platz, wo wir dann بإذن الله تعالى lachen. Und das deutsche Sprichwort sagt was? Der zuletzt lacht, lacht am besten. Ja? Inshallah, يوم القيامة, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist und wenn du بإذن الله تعالى mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn du zu ihm kommst, an Al-Haud, Al-Kawthar, und du von seiner Hand zu trinken bekommst, dann kannst du lachen. Weil dann kommen manche, und die stellen sich auch in der Reihe und wollen was zu trinken haben vor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will ihn geben, aber die Engel sagen, nein, ja Rasulullah. Nein! Sagt er, warum? Sagt er, laqad baddalu wa ghayyaru. Sagen die haben, das sind nicht von deiner Umma. Die sind dir nicht gefolgt. Die haben nicht das gemacht, was du gemacht hast. Sie haben geändert. Sie haben sich verändert und geändert. Deswegen, liebe Geschwister, unser Ziel muss sein, das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala wird nur erreicht, wenn wir die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam praktizieren. Und das wird nur erreicht, wenn wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lieben. Wallahi, wenn wir ihn nicht lieben, dann ist das auch keine, dann gibt es auch keine Motivation, das zu machen, was er gemacht hat. Deswegen ist die Liebe sehr, sehr wichtig. Und deswegen hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch die Liebe seinen Sahaba beigebracht und er hat sie erzogen. So sehen wir bei Umar radiallahu anhu arda. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Von euch ist, ihr seid nicht komplett gläubig. Erst wann? Erst hatta akuna ahabba ilayh. Erst wenn ich ihm lieber bin als sein Besitz, seine Familie, seine Kinder und sich selbst. Sinngemäß übersetzt. Und dann sagt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, sagt er, ja Rasulullah, du bist mir lieber als mein Besitz, als meine Kinder, als meine Familie, als alles, außer mich selbst. Sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nein. Dann sagt Umar ibn al-Khattab, Wallahi, ja Rasulullah, la anta ahabba ilayya hatta min nafsi. Wallahi, du, ich liebe dich mehr auch als meine eigene Seele, als mich selbst. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Ana, ja Umar. Erst jetzt. Jetzt erst. Vorher war nicht komplett. Aber jetzt, ja. Und jetzt, jeder von uns soll sich fragen, liebt er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr als sich selbst? In den Taten, nicht nur als Frage so im Kopf. Weil das in den alltäglichen Sachen, die dir vorkommen und die dir passieren, liebe ich Allah subhanahu wa ta'ala und den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr? Wenn mir jemand befehlt, eine Haram-Sache zu machen, liebe ich Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr? Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr liebst, dann wirst du diese Sünde nicht machen. Und wenn du diese Sünde machst, dann heißt das, in der Realität und in der Praxis heißt es, dass du diese Sachen mehr liebst als Allah und sein Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Für diesen Moment, kann sein, dass später vielleicht die Liebe stärker wird, aber für diesen Moment ist die Liebe zu der anderen Sache, zu der Haram-Sache mehr als die zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir die Liebe in uns stärken. Zu Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damit wir bei Allah Ta'ala dann auch viel mehr Gottesdienst machen, viel mehr Ibadah, viel mehr Anbetung. Wenn wir sehen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uns wird überliefert, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat so viel Gutes getan in Ramadan. So viel Khair gemacht. So viel Qiyam. So viel Siyam. So viel gespendet. So dass überliefert wird, dass er mehr spendabel war als Rih al-Mursala. Als der Wind. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war allgemein sehr spendabel. Aber in Ramadan noch mehr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat sehr viel Koran gelesen. In Ramadan. Hat sehr viel Gutes getan. Allgemein. Dann musst du mit dieser Liebe zu diesem Mann, zu diesem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musst du versuchen, ihn nachzumachen. Musst du versuchen, das zu machen, was er gemacht hat. Und zu gucken, die Sahaba, was die gemacht haben. Und versuchen, dich mit ihnen zu messen. Wie Imam Shafi'i radiallahu anhu sagt, wenn man das schon nicht macht, wenn man das schon nicht macht und nicht so ist wie die, dann soll man alle al-Aqal zumindest sie lieben und sie nachmachen. Sie versuchen nachzumachen. Versuch, sie als Vorbild zu nehmen und die als in deinem Leben, nimm dir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimm dir einen Sahabi, den du liebst, den du seine Biografie gelesen hast und den du liebst. Und sag, ich will so werden wie Khalid bin al-Walid. Ich will so werden wie Usama bin Zaid. Ich will so werden wie Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. Warum nicht? Ich will so werden wie Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Und dann gucken, dass man wirklich die Sachen, die sie ausgemacht haben, dass man sie auch selber persönlich in seinem Leben verinnerlicht. Und dann soll man wie in jeder Sache im Leben zwei Sachen berücksichtigen. Shukr und Sabr. Diese zwei Sachen, Dankbarkeit und Geduld, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, sind sehr, sehr wichtig. Sind sehr, sehr wichtig. Weil dein Leben als Muslim, entweder du wirst geprüft und du hast geduldig zu sein, oder dir wird eine große Ni'ma, eine Ni'ma gegeben und du musst dankbar sein. Das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Und deswegen müssen diese Sachen immer gemeinsam sein. Weil, wenn das eine ohne den anderen, dann wird die Sache nicht gut ausgehen. Sabr in jeder Hinsicht. Wenn die Prüfung kommt, Sabr zu haben. Sabr, wenn eine Krankheit da ist, eine Musiba, Sabr zu haben. Sabr zu haben, auf dass man keine Maasi macht, keine Sünden begeht, geduldig zu sein. Sabr ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Sabr, geduldig zu sein auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso wiederum, Dankbarkeit zu zeigen und dankbar zu sein für die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. In unserem Fall zum Beispiel, dankbar zu sein, dass wir Ramadan erreicht haben. Dass wir Ramadan erleben dürfen. Wie viele Menschen sind gestorben? Und die wünschen sich, nur eine Nacht oder einen Tag in Ramadan zu verbringen, damit sie sich vor der Hölle retten. Wir wissen, dass Ramadan was? Jannah. Ramadan ist ein Schutz. Und in Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala rettet in jeder Nacht Menschen aus der Hölle. Wie viele Menschen, die jetzt im Grabe liegen, wünschen sich, dass sie zurückkehren, um nur einen Tag zu verbringen in Ramadan. Und du, lieber Bruder, liebe Schwester, hast die Chance bekommen. Also sei Allah subhanahu wa ta'ala dankbar. Wie bist du Allah subhanahu wa ta'ala dankbar? Imam al-Qayyim alayhi rahmatullah sagt, wie ist die Dankbarkeit? Dankbarkeit ist ein Gefühl, den man spürt im Herzen. Den man im Herzen spürt, durch die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, spürst du im Herzen ein gutes Gefühl gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, weil er dir diese Gaben gegeben hat. Und den du dann mit dem Mund ausdruckst, indem du sagst, Ashkuruka Allah. Ashkuruka ya Rabb. Ich danke dir, ja Allah. Und in Taten umsetzt. Das ist das Wichtigste. Das ist sehr, sehr wichtig. Deine Dankbarkeit in Taten umzusetzen. Wie? Indem du Allahs Weg folgst und von den Sünden fernbleibst. Hä? Und wenn du dann dankst und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala dankbar bist, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Wenn ihr dankbar seid und eure Dankbarkeit zeigt, dann ich werde euch mehr geben. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ. Wenn ihr aber meine Gabe nicht anerkennt und nicht dankbar seid, dann إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. Meine Strafe ist gewaltig. Deswegen, Sabr ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Geduldig zu sein auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Geduldig zu sein in diesem Monat, in Ramadan. Dieser Monat ist der Monat des Sabr. Ist der Monat der Geduld. Man hat Geduld auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Indem man betet, indem man Koran liest, indem man spendet, indem man so viele gute Sachen wie möglich macht, indem man nicht isst und nicht trinkt, Sabr. Indem man keine Sünden macht, seine Nefs kontrolliert, Sabr. Und dann Dank für Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir diese Geduld gegeben hat und diese Kraft gegeben hat, diese Taten zu machen und diesen Monat zu erleben. Dankbar Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber zu sein, dass er so viel Belohnung auf diesen Monat gegeben hat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, man sama Ramadan imanen wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer Ramadan imanen, yani an ihm glaubt und die Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala will, dem wird alles vergeben. Also sei Allah subhanahu wa ta'ala dankbar, dass er so viel Belohnung dafür gegeben hat. Sei Allah subhanahu wa ta'ala dankbar, dass er dich Qiyam al-Layl beten gelassen hat. In einem anderen Hadith sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanen wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer Ramadan gläubig und Allahs Belohnung will, macht, yani betet, dem werden alle seine vorherigen Sünden vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala rettet in diesem Monat Menschen aus der Hölle. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass du einer von ihnen sein wirst. Und danke ihm subhanahu wa ta'ala, dass er so eine Belohnung drauf gegeben hat. In Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala schließt die Toren der Hölle. Danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür. In Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Shayatin fest. Und somit wird dir die Ibadah leichter gemacht. Und somit werden die Verführungen weniger. Also danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür. In Ramadan gibt es eine Nacht. Diese Nacht, Laylatul Qadr, khayrun min elfi shahr. Besser als 1000 nicht. Das heißt, die Arbeit und die Gebete in dieser Nacht sind so, als ob du 1000 Nächte gearbeitet hast und gebetet hast. Also danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass er so eine Nacht bestimmt hat. Und bitte ihn subhanahu wa ta'ala drum, dir das zu ermöglichen, diese Nacht auszunutzen. Und in dieser Nacht so viele gute Taten wie möglich zu machen. Am Ende von Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Preis und die Belohnung. Wenn du arbeitest, am Ende des Monats, du findest 1500 Euro auf Konto. Monatslohn. Oder 1000 Euro, je nachdem, was du arbeitest. Bei Allah subhanahu wa ta'ala am Ende des Monats, wenn du ehrlich und aufrichtig gearbeitet hast und Allah subhanahu wa ta'ala gedient hast, so wie er das von dir möchte, am Ende des Monats, du bekommst Zertifikat. Belohnung. Was steht drauf? Udkhulul jannata bisalam. Das Paradies. Das Paradies. Das ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala als Belohnung für das Fasten gemacht hat, gegeben hat. Und das ist der größte Gewinn. Der größte Gewinn überhaupt für einen Muslim. Und das muss jeder Muslim bi'idhnillah ta'ala anvisieren. Deswegen bi'idhnillah ta'ala, jetzt nochmal neu, müssen wir nochmal, inshallah ta'ala, nochmal unsere Kräfte nochmal neu erfrischen, unser Mut nochmal zusammentun, bi'idhnillah ta'ala uns vornehmen, dass wir bi'idhnillah ta'ala geduldig die restlichen Tage auf Allahs Weg verbringen werden und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala danken für die vorigen Tage. Und wir sind alle Muqassirin, wir sind alle yani, nicht so stark. Jeder von uns soll jetzt wieder bi'idhnillah ta'ala nochmal sich zusammen, seine Kraft zusammennehmen und selbst wenn er diese Tage sozusagen verpennt hat und verschlafen hat, gibt es noch jetzt noch die restlichen paar Tage, soll jeder von uns sich bi'idhnillah ta'ala vornehmen, nochmal mit aller Kraft in diesen letzten Tagen hineinzugehen und mit aller Kraft zu beten, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten und das Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala zu wollen, damit bi'idhnillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam vergibt und uns mit seiner Barmherzigkeit ins Paradies lässt. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين جزاكم الله خيرا.